Hallo Wölfe-Fans, hier ist Felix Ulkay. Ihr hört das Wölfe-Radio. Wölfe-Radio, der VfL-Podcast mit Lenny Nero. Dort 3-1! Schöner kann man das nicht spielen. Still Gruppig, 2 knots in the complete defense. Brilliant stuff! All is got in for the goal of the season! Hallo liebe VfL-Fans, herzlich willkommen zu einer kurzen Ausgabe des Wölfe-Radios wegen der englischen Woche. Ja, sang- und klanglos im Pokal ausgeschieden in Leipzig, der Traum von Berlin ausgeträumt. Dabei hatte der VfL mit dem Sieg in Berlin doch einen guten Grundstein gelegt für das Spiel in Leipzig. Muss man sich fragen, wie so eine Leistung dann ein paar Tage später zustande kommt. Und dann widmen wir uns noch den Spielkurzausblick in Freiburg am Samstag beim Auswärtsspiel. Kurze Arme, keine Kekse. Ja, ich gebe es offen zu. Für mich ist das total schwierig jetzt, so kurz nach dem Spiel in Leipzig, der Niederlage, das Wölfe-Radio aufzuzeichnen. Denn ich sage es ganz offen, solche Niederlagen, die nerven mich am allermeisten. Lass uns kurz vorausschicken. Ja, es ist bei RB Leipzig gewesen, eine Mannschaft, die ja um die europäischen Plätze mitspielt, eigentlich konstant gut ist, aber auch eine Mannschaft, die massiv Ausfälle zu verzeichnen hatte am gestrigen Abend. Und ja, ich bin sehr konsterniert über die Leistung, wie sie zustande gekommen ist. Hatte ich nicht gedacht, dass der VfL dazu fähig ist im negativen Sinne, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich muss auch ein bisschen aufpassen, wie ich das Spiel hier insgesamt bewerte, damit es nicht zu negativ rüberkommt. Aber das ist ja das Schöne, dass wir hier im Wölfe-Radio dann tatsächlich auch mal Fakten und Zahlen sprechen lassen können. Und insgesamt, wie gesagt, können wir, glaube ich, nicht zufrieden sein. Und das liegt vor allen Dingen nicht nur daran, dass man 1-0 verloren hat und dass Leipzig durchaus das ein oder andere Mal die Chance gehabt hätte, sogar noch höher, dann ja das Ergebnis zu gestalten, sondern es geht um die Art und Weise, wie der VfL das Spiel, ja ich sag mal, angegangen, es weiterverfolgt und letztendlich zu Ende gebracht hat. Und was mich am meisten stört daran, ist nicht, dass man vielleicht nicht spielerisch besser war als Leipzig, sondern mich stört massiv, dass ja, der letzte Wille, die letzte Geilheit, das letzte Versuchen nicht da gewesen ist. Gerade auch das Aufbäumen am Ende. Man muss auch ganz ehrlich sagen, gerade wenn man sich die Werte in der zweiten Halbzeit anguckt, Leipzig 60% der Zweikämpfe gewonnen. Da gehen wir gleich noch ein bisschen deutlicher drauf ein, ein bisschen genauer, wo uns denn jetzt auch gelegen hat. Aber das sind so Indizien, wo ich sage, okay, wenn du die spielerisch schlechtere Mannschaft bist, dann musst du zumindest dem Gegner zeigen, dass du da bist. Und da musst du auch mal ja dazwischen gehen, in Anführungsstrichen. Und musst dich vielleicht über den Kampf, den berühmten, ins Spiel finden. Das hat überhaupt nicht stattgefunden. Und auch am Ende hatte man nicht das Gefühl, als würde man ja diese Möglichkeit, die man immer noch hatte, weil es ja immer noch 1-0 stand, mit absolutem Nachdruck verfolgen. Und das ist das, was mich da am meisten enttäuscht dran. Dass du Schwankungen drin hast, dass du eine junge Mannschaft hast, wo ein Elvis spielt, wo ein Yeboah spielt. Brekalo ist ja auch noch nicht so alt. Ja, das sind alles so Punkte, ja, lasse ich auch gerne gelten. Aber ich erwarte dann tatsächlich auch von anderen Spielern, dass sie da letztendlich die Mannschaft auch führen, dass man da auch letztendlich ein bisschen mehr an den Tag legt und ein bisschen mehr zeigt, als man es gegen Leipzig getan hat. Man hat ja gesehen, ein guter Auftritt in Berlin am vergangenen Samstag, kommen wir später in der Sendung noch drauf zu sprechen. Das ist ja möglich, der VfL, eine der besten Auswärtsmannschaften in der Bundesliga, dass man dann gegen Leipzig auch mal verlieren kann, auch im Pokal. Das kann passieren, aber wie gesagt, mir geht es da eher um die Art und Weise und die fand ich, und das muss ich in aller Deutlichkeit sagen, tatsächlich enttäuschend, wie der VfL in Leipzig aufgetreten ist. Das kann man ganz klar festmachen. Also ich glaube, Leipzig hat uns von Beginn an den Zahn gezogen, insbesondere mit dem frühen Führungstor. Wie das zustande gekommen ist, da fragt man sich auch, ganz ehrlich, waren eine Menge Fehler drin beim VfL. Leipzig hat es sehr geschickt gemacht in diesem 4-4-2-System. Die beiden Außenspieler im Mittelfeld auch mal fast so nach vorne zu schieben, dass da quasi ein 4-2-4 entstanden ist, dass man keine Aufbaumöglichkeit hatte. Also Robin Knoche und Jay Brooks haben sehr viele Querpässe spielen müssen, man hat gar keine Möglichkeit gehabt, ins Mittelfeld zu kommen und dann tatsächlich auch in die Zwischenräume. Und wenn man dann versucht hat, den Pass mal zu spielen, dann war das leider, leider viel, viel zu ungenau. Da fragt man sich dann tatsächlich auch, wie das insgesamt sein kann. Und ich frage mich dann auch, wenn man sich dann auch eine Passquote anschaut, ja, von 69%, dann ist das nicht Bundesliga-tauglich, ehrlich gesagt. 21-6 Torschüsse für Leipzig sprechen auch eine ganz deutliche Sprache, wo wir hier bei den Zahlen sind. Und die Zweikampfquote auch deutlich für Leipzig, 55% zu 45%. Das sind alles so Sachen, hui, da fällt es dann auch ein bisschen schwer zu sagen, diese Niederlage wäre nicht verdient gewesen. Sie war knapp, ja, aber sie war absolut nicht unverdient. Und dann schauen wir doch mal, wo es bei mir massivst ja dran gehakt hat. Und das war tatsächlich dann die Zweikampfquote, dieses ja letztendlich auch den Ball mal erobern, den Ball mal behaupten, den Ball mal sauber zum Mitspieler spielen, das ist alles quasi nicht existent gewesen gestern. Und ja, dann guckt man sich mal an, Zweikampfquote, Maximilian Arnold 42%, dann im defensiven Mittelfeld oder Mittelfeld auch noch ein Yannick Gerhardt, der da noch ein bisschen hervorgestochen ist mit 53% gewonnenen Zweikämpfe. Aber wenn man dann ein bisschen weiter schaut, ne, in Yunus Malli Zweikampfquote 33%, Elvis Rex Bejay 33%. Und das setzt sich in Anführungsstrichen sofort. Ich meine, da kann ich auch gucken, ne? Jérôme Roussillon, Zweikampfquote 25%, gegen Berlin noch der überragende Mann auch gewesen auf der Seite, aber auch eine Passquote von 60%, also da hast du Fehlpässe gespielt, noch und nöcher auf der Seite. Paul Verhaag hat sehr solide wieder gespielt auf der anderen Seite, eine Zweikampfquote von 57% gehabt und ja, aber auch eine Passquote von 59%, das ist viel zu wenig und das sind so Punkte, warum du dann letztendlich auch so ein Spiel letztendlich verlierst. Aus meiner Sicht, dann baust du den Gegner auf, die bekommen das, was Leipzig auch gerne möchte, diese Umschaltbewegung und das sind so Momente, wo man einfach sagen kann, das war schlecht, lieber VfL, das war einfach schlecht und ja, man hat meinetwegen gegen einen guten Gegner gespielt, dem aus meiner Sicht aber eine relativ durchschnittliche Leistung gereicht hat und wenn man bedenkt, wer da alles gefehlt hat, ja, dann muss ich mich ganz ehrlich fragen, bei dieser einmaligen Chance DFB-Pokal, weil es ist ja ein K.O.-Spiel, dieses, man alles versuchen, um irgendwie eine Runde weiterzukommen und der Gegner tut dir den Gefallen und lässt das Spiel lange offen und du tust aus meiner Sicht nicht genug dafür oder versuchst es nicht hinten raus, dass Spiel noch irgendwie zu drehen, indem du alles irgendwie reinwirfst, was du hast, weil du hast nur diese eine Chance, weil jetzt bist du nämlich raus und das ist etwas, was ich sehr, sehr schade finde, dass das nicht geklappt hat. Einen möchte ich wieder mal hervorheben, weil er schon ja eigentlich das Gesicht ist für das, was beim VfL gut läuft, wo jemand konstant seine Leistung abruft, wo jemand konstant gut spielt, wo jemand auch uns konstant im Spiel hält und das ist Koen Castells, der ist ja, also dass der nicht Nummer eins in seinem Land ist, das ist eigentlich ein, also letztendlich liegt es bei den Belgern wahrscheinlich nicht daran, wer im Tor steht, aber da muss man wirklich sagen, Koen Castells, Hut ab, auch jetzt wenige Tage nach Berlin, wo er auch überragend gehalten hat, ja, so ein Spiel dann auch so lange offen zu halten, stark auch gegen die eigenen Leute zum Teil zu parieren, da war ja Querschläger mit im 16er, und dann hey, holt er da die Kugel noch irgendwie raus, also wie gesagt, Koen Castells möchte ich bei der Kritik gerne rausnehmen heute, was die Mannschaftsleistung des VfL angeht. Ja, und das muss man halt auch leider sagen. Klar, uns fehlen offensiv ein paar Kräfte, wo die dann letztendlich dann vielleicht auch mal für Torgefahr sorgen könnten. Aber von der Bank, gut, von Johnny Boa kann man es vielleicht nicht erwarten, war vielleicht noch der aktivste. Aber ein Brekalo, ein Felix Klaus, der lang von der Verletzung wiedergekommen ist, da ist dann auch nichts von der Bank da, wo man sagt, hey, da geht jetzt nochmal ein richtiger Ruck durch und wir spielen irgendwie den Gegner nochmal schwindlig oder versuchen es zumindest da nach vorne was zu bewegen. Das ist alles Stückwerk geblieben, vor allen Dingen auch in Leipzig. Ja, und dann ist es so symptomatisch, wie man es beim Gegentor gesehen hat. Also das war für mich stellvertretend für das gesamte Spiel des VfL Wolfsburg. Wie es gelaufen ist, wie man Leipzig in die Karten gespielt hat. Frühes Pressing des Gegners. Dann versucht Robin Knoche mit einem langen Ball die Pressinglinie zu überspielen. Dieser Pass misslingt völlig. Ganz, ganz viele Unkonzentriertheiten habe ich im Spiel gesehen. Ganz, ganz viele Ungenauigkeiten. Der Gegner immer ein Stück schneller, immer ein bisschen wacher. Ja, und dann wird der Ball abgefangen. Auch, weil Elvis Rex Bejay sich verschätzt und am Ball durchspringt. Das geht sofort nach vorne. Sofort wird vertikal von Leipzig agiert. Sowohl was die Laufbewegung als auch den Pass angeht. Ja, Anthony Brooks, weil das offensichtlich der Plan war, dass die Innenverteidiger möglichst breit stehen, um dann das Spiel ja letztendlich auch in die Breite zu ziehen und so Leipzig dann auch zu zwingen, relativ breit dann das Pressing anzulegen, ja, der steht dann halt einfach nicht richtig in dem Moment und der Ball geht an ihm vorbei. Nicht das einzige Mal in diesem Spiel, auch auch eine Frage, die ich mir stelle. Jay Brooks mit der beste Mann gewesen am Samstag in Berlin und jetzt in Leipzig einer der Schwächeren auf dem Feld beim VfL Wolfsburg. Das ist mir auch nicht erklärbar. Vielleicht ist es auch so, dass man diese Konstanz nicht haben kann. Vielleicht kann es mir auch irgendwann mal einer erklären, woran das liegt, dass es diese Konstanz da nicht so richtig aufkommen will beim VfL. 2 Niederlagen zum Saisonauftakt, dann ein Sieg jetzt gegen Hertha, eine Niederlage gegen Leipzig. Mal gucken, wie es dann weitergeht gegen Freiburg. Aber ne, bleiben wir mal noch mal kurz bei dem Gegentor, weil es genau dann passierte, dass Jay Brooks nicht richtig stand und dann war der Stürmer in Anführungsstrichen durch, hielt sich Robin Knoche, der dann eingerückt war, sehr gut vom Leib, muss man sagen, aber Knoche geht da auch nicht so entschlossen hin. Klar, wenn er zu hart hingeht, gibt es vielleicht noch einen Elfmeter, was das angeht. Ja, und dann buxiert der Stürmer den Ball am Keeper vorbei, war jetzt auch kein mega Abschluss, der da rauskam. Ich glaube, der trifft ihn gar nicht richtig. Und all das zusammen, dieser unpräzise Spielaufbau, diese Stellungsfehler von Rex Bejay und von Brooks und letztendlich dann auch diese mangelnde Zweikampfhärte dann hinten raus und auch letztendlich dann das Pech, trotz einem guten Keeper wie Castel zum Tor, das waren für mich die exakten Punkte, warum der VfL dieses Spiel verloren hat. Und das ließ sich alles an diesem Gegentor abzeichnen oder widerspiegeln, sagen wir es mal so. Und ähnlich frustriert wie ich, man hört es, glaube ich, auch noch so ein bisschen in der Analyse, ähnlich frustriert wie ich waren noch die, glaube ich, rund 1000 Wolfsburg-Fans, super Zahl übrigens, da unter der Woche da mitzufahren nach Leipzig. Und wie die Wolfsburg-Fans nach dem Schlusspfiff reagiert haben, das hören wir uns mal kurz an. Komplett verdiente Niederlage eigentlich. Also nach dem 1-0 für Leipzig hatte man eigentlich irgendwie zu keinem Zeitpunkt mehr das Gefühl, dass der VfL da noch irgendwas drehen kann. Also die Leipziger, die waren einfach ja, körperlich, geistig, spielerisch einfach präsenter. VfL hat einfach komplett keinen Zugriff gekriegt, insofern vollkommen verdient die Niederlage. Gut angefangen im Spiel, eigentlich 2 gute Torchancen gehabt in der ersten Viertelstunde, trotz Gegentor. Aber danach in der ersten Halbzeit nicht gut reingekommen, keine Offensivaktion gehabt. Ich glaube, Problem war einfach, dass man ja, zu wenig Lösungen gefunden hat, das Mittelfeld mit einzubeziehen, hat dann versucht, mit langen, hohen Bällen zu agieren, zu häufig Steffen gesucht, der natürlich körperlich dann einfach zu unterlegen war. Defensiv hat man das Gefühl gehabt, dass wir einfach immer 1-2 Schritte schneller waren, gerade die zweiten Bälle haben wir so gut wie gar nicht bekommen. Zweite Halbzeit wechselt Ricardo und Jebor rein, war, denke ich, genau der Richtige, um da nochmal ein bisschen offensiven Schwung reinzubringen. Ja, auch dann die Umstellung, glaube ich, auf ein 4-3-3 war das, was du machen musst. Trotzdem ja, hatten einfach die klaren Aktionen gefehlt. Ich denke, dass wir uns bei Castells bedanken können, dass wir überhaupt bis zum Ende des Spiels noch im Spiel drin waren. Ja, ob dann Abseitstor tatsächlich Abseits war oder auch das Ding gegen Jebor kein Elfmeter war, muss man natürlich nochmal nachvollziehen. Aber letztlich glaube ich, ja, schon verdienter Sieg für Leipzig. Ja, ich bin sehr enttäuscht von dem Spiel. Ich hatte mir eigentlich entschieden mehr versprochen. Leipzig hat zu Recht gewonnen, denn das, was unsere gezeigt haben, war nicht das Gelbe vom Ei. Der beste Spieler für mich war also der Torwart. Wenn der nicht gewesen wäre und Leipzig nicht so viel daneben geschossen hätte, hätten wir höchstwahrscheinlich zweistellig verloren. Gut, zweistellig wäre es vielleicht nicht geworden, muss ich mal so sagen, aber ich glaube, die Tendenz ist klar und ja, ich glaube, da gibt es auch nicht zwei Meinungen. Kuhn Castells ist angesprochen worden und ja, von ihm wollen wir natürlich nach Schlusspfiff in Leipzig auch mal hören, wie er denn das Spiel bewertet, ob er es anders bewertet. Ja, ich denke, erste Halbzeit waren wir nicht da. Ich denke, jeder Zweikampf, 50-50 Zweikampf war für Leipzig. Wir haben uns sehr schwer getan, gegen den hohen Druck da rauszukommen. Und ich hatte das Gefühl, dass viele Bälle, die wir nach vorne gespielt haben, die dann zurückkamen, klar kassieren wir dann auch noch ein unnötiges Tor, glaube ich. Und zweite Halbzeit hatten wir ein bisschen mehr Aktionen nach vorne, konnten wir ein bisschen mehr Druck ausüben. Und glaube aber trotzdem, dass es ja nicht so ausreichend war von ausgespielten Torschancen her, um dann zu sagen, okay, wir hatten uns den Sieg verdient heute. Ja, soweit Kuhn Castells bei den Kollegen von Wölfe TV. Direkt nach dem Spiel, ja, auch keine andere Analyse möglich aus seiner Sicht, aber relativ eindeutig. Auch wenn ich da kurz widersprechen muss, auch in der zweiten Halbzeit habe ich jetzt nicht gesehen, dass wir uns da massiv Chancen rausgespielt haben. Also da ja, sprechen die Zahlen auch eine andere Sprache, möchte ich mal sagen. Zum Glück weiß ich nicht, wie die Laufleistung war. Das wurde nicht ausgewiesen in Statistiken, sonst hätte ich gleich noch ein Anknüpfungsthema gehabt. Aber da gehe ich dann nachher auch nochmal drauf ein. Gerade was so die Bewertung dann angeht, sind da ja Kuhn Castells und ich nicht immer einer Meinung, sozusagen. Aber in dem Fall, wie gesagt, an ihm lag es nicht. Super Leistung von ihm wieder. Und ja, unnötige Niederlage, finde ich. Und ist schade, bin auch sehr enttäuscht drüber, weil es wirklich viel, möglich gewesen wäre, glaube ich. Ich stimme da gerade aus dem VfL-Bus von den Fans, hat es auch gesagt, also wenn man sich die anderen Ergebnisse anschaut, die da ja passiert sind, und da sind so viele Zweitligisten noch drin, das ist einfach, naja, wie soll ich sagen, massivst ärgerlich, und eine große Chance wurde vertan an dieser Stelle, aber auch da werden wir hoffentlich draus lernen und dann vielleicht schon am Samstag die richtige Antwort geben. Auf dem Weg nach Europa. So, und jetzt lasst uns wieder froh und munter sein, hätte ich fast gesagt, und angefangen zu singen. Ja, Leipzig müssen wir abhaken, war Pokal. Was aber gut gelaufen ist, ist ja das Spiel in Berlin am Samstag. Da möchte ich auch nochmal drauf eingehen. Denn da hat die Mannschaft alles an den Tag gelegt, was man braucht, um ein erfolgreiches Auswärtsspiel zu bestreiten. Man war ja quasi das Gegenteil von dem Spiel in Leipzig. Man war griffig, man war hellwach, man hat selber versucht, auch die Initiative zu übernehmen. Man war sehr stabil in den Zweikämpfen, man hat nach vorne Akzente gesetzt, ja, und man hat clever im entscheidenden Moment eingenetzt. Und wie sich das auf Wölfe Radio Arena Live angehört hat, das hören wir uns mal kurz an. Jetzt ist Roussillon auf der rechten Seite gegen Lazaro, setzt sich da jetzt durch, könnte den Ball in die Mitte schieben zu Rex Bejay, der hat den Ball, will schießen, legt sich auf links wieder rüber, rein zu Roussillon, der läuft, die Mitte zurück, ja, Tor für den VfL Wolfsburg! Ja, Wout Weghorst, und ich sage nur, Wout macht endlich wieder eine Butze. Der VfL Wolfsburg führt 1:0. Und das nach einem sehr, sehr schönen Angriff von Jérôme Roussillon über die linke Seite, der mit Elvis Rexbücher im Zusammenspiel eine hervorragende Position herausspielt, den Ball flach in die Mitte macht und dann im Mittelstürmermanier ist Wout Weghorst einen Schritt schneller als der Hertaner Gegenspieler und ja, lässt den Ball ganz locker reintropfen ins Hertaner Tor. Und insofern eine tolle, tolle Vorstellung hier des VfL Wolfsburg, der sich jetzt endlich auch mit einem Tor belohnt. Ja, krass, ne? Ein paar Tage erst her und da waren wir alle schwer begeistert von den Fähigkeiten, was natürlich auch ja, die Hoffnung genährt hat, im Pokal in Leipzig auch was zu holen. Und ja, das dürfen wir halt aber auch nicht vergessen. So ein bisschen die zwei Gesichter des VfL Wolfsburg, so schlecht wie es in Leipzig war, so gut war es gegen Hertha. Habe ich eben auch schon ein bisschen genauer ausgeführt und da gibt es natürlich auch Gründe für, die ich an dieser Stelle auch gerne nochmal untermauern möchte mit den entsprechenden Zahlen. Und da haben wir sie endlich. Tada! Ja, ja, die Laufleistung. 122 Kilometer, sehr guter Wert für den VfL Wolfsburg. Damit 6 Kilometer mehr gelaufen als Hertha BSC. Da sieht man schon mal, ach guck mal an, mit Laufleistung kann man doch ein Spiel gewinnen sozusagen. Auch wenn die Passquote ja so an der Grenze war mit 77%. Die Zweikampfquote auch gut gewesen. 51% hat man die Mehrzahl für sich entschieden. Und das waren auch so Punkte, wo man wirklich sagen muss, jawohl, da hat der VfL sich verdient, auch diesen Auswärtsdreier gesichert. Und wenn man sich dann auch mal anguckt, gerade so, was die Innenverteidigung geleistet hat, also Jay Brooks, ne, mit einer Zweikampfquote von 87%, also ein überragender Wert letztendlich. Robin Knoche mit 57% fällt dagegen leicht ab, aber insgesamt die Innenverteidigung da sehr, sehr stabil unterwegs gewesen. Ja, und auf den Mann des Spiels, da gucken wir letztendlich auch nochmal drauf, Jérôme Roussillon, auch völlig zu Recht neben Kuhn Castells in die Kickerelf ja, gewählt worden oder beziehungsweise da nominiert worden, fast in allen Elfen des Tages, wie es so schön heißt. Und das ja, war auch berechtigt in dem Fall. Ne? 83% Zweikampfquote, über 10 Kilometer gelaufen und hat noch Torschüsse vorbereitet und so weiter und so fort. Und doch die Torvorlage gegeben für Wout Weghorst nach sehr schönem Pass von Elvis. Da sieht man auch, dass unser Eigengewächs nicht nur zum Zerstören da ist oder zum Kämpfen und Laufen, sondern der kann auch Fußball spielen. Und das war natürlich eine schöne, sehr schöne Szene da, die dann zum 1:0, wie eben gerade auch bei Wölfe Radio Arena Live gehört, geführt hat. Ja, das sind so Punkte, die ja, auf der Plusseite waren. Und wir haben auch immer mal drauf geschaut, wie denn sich zum Beispiel ein Paul Verhaag als William-Ersatz da auf der rechten Seite gegen Pokal durfte er wieder ran, hat auch eine relativ solide Leistung da abgeliefert, wie sich Paul Verhaag geschlagen hat, ja, und hat 76% Passquote gehabt und nur 25% seiner Zweikämpfe gewonnen. Das wirkte im Spiel wesentlich stabiler und wesentlich sicherer. Keine Ahnung, wie so eine Zahl dann gegen Berlin zustande kommt, aber unterm Strich ist da dann zum Glück nichts passiert. Ja, aber auch letztendlich, weil Kuhn Castells da auch überragend gehalten hat, insbesondere das Ding, was dann ja über die Seite da auch passierte, über die rechte Abwehrseite, wo er da diesen Megaschuss von Selke da hält, den er gerade um Pfosten dreht und so weiter. Also das war auch eine Riesennummer. Und da hören wir bei Wölfe Radio Arena Live auch nochmal kurz rein. Ball in die Mitte, wieder zu Kalou. Und das war ja auch der Ball rein zu dem Selke, der schießt ab. Und Riesenparade! Riesenparade von Kastels ist da. Wunderbar gespielt von Kalou. Und dann ist es Selke, der den Ball rechts vorbeischieben will am Belgier, der aber die Hand und das Bein zur Seite bringt. Das war eine hundertprozentige Torchance. Ja, wie gesagt, Koen Kastels, unser Captain, in dem Tag auch wieder Bombenleistung gebracht. Ich hatte lustigerweise tatsächlich die Gelegenheit, ihn nach dem Spiel mal zu fragen, weil der VfL wieder so eine super Laufleistung abgerissen hat, ähnlich wie schon in der Woche davor. Und man das Spiel dann auch gewonnen hatte, hatte er so ein bisschen in der Vergangenheit gezweifelt, dass ihn diese Zahlen eigentlich nicht interessieren, weil Bayern München auch wenig laufen würde. Da habe ich ja so ein bisschen widersprochen. Ja, also wie gesagt, ich habe ihn damit dann nicht konfrontiert. Ich hätte das sonst ein bisschen besserwisserisch gefunden an der Stelle und nach dem Sieg, am Auswärtssieg und so nach überragender Leistung, wollte ich da jetzt auch kein Wasser in den Wein schütten insgesamt dann. Also auch egal, aber ich bleibe dabei, dass das natürlich ein ganz, ganz wichtiger Zusammenhang ist, was so die Laufleistung angeht und auch beim Spiel gegen Berlin bestätigt wurde. Ja, und besonders gefreut hat es mich natürlich dann auch für Wout Weghorst. Wout, der hat natürlich dann richtig, nochmal abgejubelt nach seinem Treffer. Hat auch eine leichte Durststrecke hinter sich gehabt, so ungefähr. Und hat es mich dann sehr gefreut, weil er ja immer Einsatz zeigt, weil er sich immer reinhaut, wie ein Berserker kämpft und ja, letztendlich dann auch die entscheidende Butze gemacht hat. Dafür ist er da. Aber lustigerweise ist es natürlich so, dass er sich ja auch während des Spiels, gegen Hertha war es ja auch so, immer wieder auf neue Mitspieler da einstellen muss, da vorne, die auch zum Teil ganz anderen Spielstil verfolgen. Und wenn er auch dich eingespielt hat, ist eigentlich mit Daniel Ginzek, ist das auch nochmal eine ganz andere Kiste. Und da habe ich ihn mal nach Schlusspfiff auch befragt, wie er das dann so findet. Wie ist es denn mit Renato oder mit Josef? Musst du dich da umstellen, je nachdem, wer da reinkommt und wer da so um dich rumwuselt? Ja, klar, dass das andere Types sind, dass das einen etwas anders bringt in den Platz, ist klar. Renato hat sehr viel gearbeitet, auch gegen den Ball, sehr viel Energie ins Spiel gebracht, was die anderen auch immer machen. Und ist klar, dass jeden Spieler andere Qualitäten hat und jeden Spieler andere Gedanken hat, aber ja, wir reden darüber und wir sind da für zusammen auch, dass wir darüber reden, auch im Training mit Yunus dabei jetzt. Und ich glaube, dass wir das heute gut gemacht haben. Im Spanien-Angriff können wir das mal am besten machen. Ja, dann muss Jürgen nach gucken, was wir dann ändern können. Also du kommst mit allen klar quasi? Entschuldigung? Du kommst mit allen klar, die da um dich rum. Naja, klar, das, ja. Also keine Umgewöhnungsprobleme bei Wout Weghorst, unserem Torschützen, und ja, unserem Kämpfer vor dem Herrn, der im Sturmzentrum richtig für Alarm sorgt und auch ganz toll nach hinten arbeitet. Solche Leute brauchen wir. Und vielleicht kann er dann schon nach der etwas sehr durchwachsenen Leistung gegen Leipzig dann schon am Samstag in Freiburg dran anknüpfen an sein Spiel gegen Hertha. Und dann schauen wir auch noch mal kurz auf den kommenden Gegner des VfL. Im Blickpunkt. Ja, und da kann ich frohe Kunde verbreiten sozusagen, wenn man dann ein bisschen draufschaut auf den SC Freiburg. Da ist es nämlich so, dass das so ein bisschen Lieblingsauswärtsgegner ist für den VfL, gerade auch gegen Trainer Christian Streich, denn der hat alle 5 Heimspiele gegen den VfL, die er hatte, verloren und mit einem auch deutlich verloren. Torverhältnis von 3:15. Also was das angeht, sieht es gar nicht so schlecht aus in dem Zusammenhang. Und wir haben auch noch was gut zu machen nach dem 3:1 im Hinspiel bzw. 1:3. Das sind so Sachen, da könnte es vielleicht auch nochmal eine Rolle spielen, sich da nochmal zu rehabilitieren. Das war also auch eins der Spiele, die ich gesehen habe vom VfL, wo man wenig Möglichkeiten gefunden hat, also wo man eigentlich klar unterlegen war. Ja, das nächste war dann jetzt ausgerechnet gegen Leipzig, wo ich auch keine Schnitte gesehen habe für den VfL. Und ähnlich war es auch gegen Freiburg damals der Fall. Da hat man uns sehr gut ausgecoacht von Seiten von Christian Streich. Aber wie gesagt, in Freiburg geht was. Allerdings ist einer der Schlüsselspieler auf Freiburger Seite wohl wieder fit. Mit Mike Franz kehrt der Kapitän da zurück. Und letztendlich auch Christian Günther, der ist zwar noch fraglich, aber kann vielleicht auch tatsächlich noch mitwirken. Das ist auf der linken Seite tatsächlich eine Schwächung für Freiburg, wenn er da nicht mitwirken könnte. Also insgesamt aber doch keine schlechte Ausgangssituation für den VfL. Freiburg ja mit dem Spiel gegen Stuttgart 2:2, wo man noch sozusagen in der Nachspielzeit punkten konnte. Da hat man ja eigentlich schon relativ viel Glück gehabt, möchte ich mal sagen. Und aufgrund des Ex-Wolfsburgers Mario Gomez, der da schön gelb-rot kassiert hat, sind die Freiburger dann letztendlich auch ins, ja, ins Spiel wiedergekommen. Und ja, da muss man so ein bisschen aufpassen, insbesondere da auf den Kollegen auch Gondorf, der da im Mittelfeld unterwegs ist. Und letztendlich auch dann natürlich auf Rückkehrer Grifo oder auch Petersen, der ein gutes Spiel gegen Stuttgart abgeliefert hat. Das sind so ein bisschen die üblichen Verdächtigen. Letztendlich müssen wir uns aber auch, glaube ich, vom SC Freiburg nicht in die Hose machen. Und ich glaube, da sind gute Möglichkeiten dabei, am Samstag auch als Sieger vom Platz zu gehen. Auch wenn das jetzt so ein bisschen nach Phrase klingt. Aber auch dieses Spiel muss erst gespielt werden. Oh, die nächste Phrase gleich hinterher. Nein, also ich sag's mal so, wir haben da gute Möglichkeiten, auch was mitzunehmen aus Freiburg. Und der VfL ist nicht umsonst eine bärenstarke Auswärtsmannschaft in dieser Saison, weil wir da sehr diszipliniert gespielt haben, zuletzt auch gegen Hertha unter Beweis gestellt. Insbesondere haben wir dann die Möglichkeit, dann auch wieder Gutmachung zu leisten nach dem Pokalaus gegen Leipzig. Also ich bin da sehr, sehr positiv gestimmt, zumal ja auch vieles für den VfL dann auch spricht gegen Freiburg, wie wir gehört haben, was insgesamt die Bilanz angeht. Aber lassen wir uns da dann auch letztendlich mal überraschen. Live zu hören, das Ganze übrigens wieder bei Wölferadio Arena Live. Da sind Jan und ich am Start und werden das Spiel kommentieren. Sofern das alles klappt da im fernen Breisgau, bin ich selber mal gespannt. War ich auch noch nicht in dem Stadion, also schön, dass ich das auch mal sozusagen erlebe, diese Auswärtsfahrt. Und wer es nicht schafft nach Freiburg, der ist herzlich eingeladen, dann auch Wölferadio Arena Live zu hören. Immer eine Viertelstunde vor Spielbeginn sind wir für alle oder bei allen Bundesligaspielen des VfL am Start. Haben mich auch einige gefragt, warum kommentiert er eigentlich im Pokal in Leipzig nicht, hatte ich auch während der Übertragung gesagt. Ja, ist so, dass da jemand anders die Rechte hält und dann ist es schwierig, da zu kommentieren. Das hat also rechtliche Dinge, warum wir im Pokal nicht vertreten sind. Aber am Samstag in der Bundesliga gegen Freiburg sind wir wieder mit am Start. Der Eintracht Braunschweig-Witz der Woche. Ein Eintracht Braunschweig-Fan und ein VfL Wolfsburg-Fan stoßen im Supermarkt zusammen. Sagt der Wolfsburg-Fan total aufgelöst: Entschuldige, aber ich bin total durcheinander. Ich suche meine Frau. Darauf der andere: Mir geht es auch so. Seit 30 Minuten suche ich auch schon. Wie sieht deine denn aus? Sagt der VfL-Fan: Also meine hat lange Haare, 1,80 groß, braun gebrannt, vollbrusig, schlanke Figur, hat super kurzen Mini, ein weißes, enges Top ohne BH und Schuh mit sehr hohen Absätzen. Und wie sieht deine aus? Sagt der Eintracht Braunschweig-Fan: Scheiß drauf, wir suchen deine. Fan-Infos. Ja, wer noch mitfahren möchte am Samstag nach Freiburg, da gibt es leider keine organisierte Mitfahrgelegenheit. Individuelle Anreise ist angesagt. Wahrscheinlich wird heute im Laufe des Tages noch bekannt gegeben, wie da die Gästekasse öffnet. Also da wird sicherlich was möglich sein. Facebook-Account VfL Wolfsburg Fanbetreuung gibt da die richtige Info. Ja, ansonsten mein wöchentlicher Hinweis auf die VfL-Frauen auswärts bei Bayern München. Fanclub Wölfinnen Family bietet eine Bustour an. Geht relativ früh los, morgens 5.30 Uhr an der AOK, am AOK-Stadion. 48 Euro und Anmeldungen telefonisch 0175 580 2592. Und eine geile und eine traurige Nachricht auch nochmal für alle VfL-Fans, die vielleicht doch nochmal mitfahren wollten nach Stuttgart. Da die traurige Nachricht, denn der Samba-Zug zum letzten Auswärtsspiel in dieser Bundesliga-Saison ist ausverkauft. Tolle Sache auf der anderen Seite, damit also auch die positive Nachricht. Samstag, 11. Mai, alle Plätze weg im Samba-Zug. Keine weiteren Kapazitäten gibt es leider nicht. Und so ist es dann manchmal. Aber tolle Geschichte insgesamt dann für diejenigen, die da noch einen Platz ergattern konnten. Und da sagt nochmal einer: Wir bringen keine Fans mit zum Auswärtsspiel. Der VfL-Podcast. Ja, und damit neigt sich diese kurze Ausgabe des Wölferadios aufgrund der englischen Woche schon dem Ende zu. Danke fürs Zuhören. Und da sagt noch mal einer, das wäre hier nicht wohltuend, was das Wölferadio anbietet. Also ich persönlich hatte richtig den Frack richtig Frack, den Kaffee auf, Frack auf, den Kaffee auf, den Kaffee an, als ich hier losgelegt habe mit der Aufzeichnung. Aber wie bei so einer Therapiesitzung hat man sich den Frust von der Seele geredet, hat sich an das Positive im Leben erinnert. Und jetzt legen wir in Freiburg nach und bauen unsere tolle Auswärtsserie aus. Und dann, ich habe es ja vorhin in diesem komischen Jingle und dem provokativen Jingle, ne, auf dem Weg nach Europa gesagt, ja, das ist vielleicht ein bisschen früh und ich habe es bewusst auch ein bisschen ja, herausfordernd dann auch eingespielt. Nein, an Europa wollen wir natürlich noch nicht denken. Aber wenn wir gewinnen sollten in Freiburg, dann sieht es sehr, sehr gut aus, dass wir uns da weiter oben festbeißen. Und dann schauen wir doch mal, wohin die Reise geht. Ich bin jedenfalls sehr zuversichtlich, dass wir mit dem Abstieg nichts mehr zu tun haben. Wenn man bedenkt, wie viele Punkte da unten noch im Spiel sind, wie viele da die anderen erstmal holen müssen, um da in unsere Region ranzukommen. Also wenn wir uns da stabilisieren und noch das ein oder andere Pünktchen mehr einsammeln, dann können wir auch gerne mal woanders hingucken. Aber erstmal müssen wir auf dem Boden bleiben. Das Spiel gegen Leipzig war ein entsprechender Downer. Jetzt kann es eigentlich nur wieder aufwärts gehen und hoffentlich schon dann im Spiel gegen Freiburg. Ja, wie immer gilt, schreibt mir gerne, wie ihr die Sendung gefunden habt. Schreibt mir eure Meinung zu allem rund um den VfL, was ihr gerne mal loswerden möchtet. Und ja, das werde ich dann auch hier entsprechend mal aufgreifen. Wer auch gerne mal Gast sein möchte, kann mir auch gerne mal schreiben. lenny@lennynero.de. Wir hören uns schon am Samstag wieder bei Wölfe Radio Arena live aus Freiburg. Und ja, ansonsten in der kommenden Woche hoffentlich dann mit der normalen Ausgabe des Wölfe Radios. Gucken wir mal, wie es dann so um den VfL bestellt ist. In diesem Sinne, bleibt geschmeidig und denkt dran, nur der VfL. Über die Brücke kommt mein Tempel in Sicht. Mein grünes Licht ist wunderschön. Jedes Mal aufs Neue, dieses Gefühl, wenn ich ihn dort sehe. Ich kann nur schwer beschreiben, wie's mir dann geht. Lies in meinen Augen, was dort geschrieben steht. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Nur der VfL. Wir singen, wir springen, wir tanzen für Wolfsburg, mein Verein. Und ich bin mir sicher, das wird ewig so sein. Lass die anderen reden, ist doch egal. Wir stehen zusammen, als wär's das letzte Mal. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Nur der VfL.